Wie ein Strom von oben aus der Herrlichkeit fließt der Friede Gottes durch das Land der Zeit. Tiefer, reicher, klarer strömt er Tag und Nacht mit unwiderstehlich wunderbarer Macht. Friede meines Gottes, stille tiefe Ruhe, alle meine Sorgen, alles deckst du zu. Strömt der Friede Gottes über mich dahin, müssen alle finstern Mächte von mir fliehen. Seine Fluten tragen Hast und Sorgen fort. Friede meines Gottes, selige Ruhe. Alles deckst du zu. Wechselt auch hienieden Licht mit Schatten ab, strahlt doch meine Sonne warm auf mich herab. Wunderbar getragen von der Friedensflut sing ich vor dem ewigen Herr, wie hab ich's gut. In dir ist verborgen stille, tiefe Ruhe. Alle meine Sorgen, alles deckst du zu.